Abschnitt 19 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Niemand hat dazu schon Mut. Der Abend spült uns aus dem Kot herauf. In Schleifen singen uns die Bäume am Kanal. Der Trambahn, strotzender Eroberer Lauf, wird matt und zögernder mit einem Mal. Die Straßen horchen in den Wind hinaus, wo Silberfische die Laternen ziehen. Die Häuser grübeln Fensterstirnen kraus und fühlen, noch ist Zeit zu fliehen. Noch einmal tanzen um das goldene Kalb, nicht wissend woller, dass wir schon der Fürstenschlaf bewohnen als ein Alb, gebraut aus Farbenmohn. Die Geigen kippen um, in Moll ein Takt schlägt an, zur Damenwahl. Der schwarzen Flore breiter Katarakt schäumt einen Ozean von Qualen in den Saal. Die Quäler kennen uns, wir kennen sie. Wir wissen es, sie kommen über uns, mit Peitschen nicht, wir waren früher Vieh. Heut winseln sie Erschrecken eines Kindermunds. Von unseren schwarzen Brauen will das Eis herniedertauen, Versöhnung zischt ins Blut. Die Augen wollen zum Beweis Mordschuldiger bekennen. Niemand hat Mut. Zu sehr noch lügt die Fabel Ruhm im Hirn. Die Toten schlafen weit auf fremdem Feld. Nur Bettler bohren spitze Finger in die Stirn und sterben an der großen Hure Geld. Wann kommst du, Tag, mit Marschmusik und hinter ihr Fabriken Zug an Zug? Wir sind wir selber, noch von dem Betrug des Ruhms zerfetzt und Räder der Fabrik, dass wir nicht heute den begonnenen Sprung zu Ende rasen. Nun es gilt, die Muskeln kommen vor Gespanntheit nicht in Schwung, uns sind zu sehen, nur als Adern drohend wild. Der Morgen treibt uns in den Kot zurück, die Straßen strecken sich beruhigt breit, die Sonne malt darauf ein Kringelglück und fälscht die Zeit. Ende von Niemand hat dazu schon Mut.